Hermann Wilhelm Göring. Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne. Ja, wissen Sie, geflohen, das ist so ein Wort. Wenn ich nicht rausgegangen wäre, ja, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen. I informed the court that defendants were not entitled to make a statement. You must plead guilty or not guilty. Dr. Pflücker, ich habe einen Haufen Ei bekommen, das ich nicht esse. Könnte ich stattdessen mehr Brot, auch schwarzes, erhalten? Desgleichen Marmelade? Rudolf Hess. Ich möchte es aber noch einmal vor dem Hohen Gericht klar aussprechen. Ich habe niemals an keine Menschen und zu keinem Zeitpunkt einen Mord befohlen. Hier ist und Nürnberg. Ebenso wenig in unserem Bericht vom Nürnberger Prozess bringen wir heute ein Interview mit der amerikanischen Kriegskorrespondentin Miss Mann. Ich habe den Krieg als Korrespondent ziemlich von Anfang an oder doch vom Jahre 40 an mitgemacht. Ich war damals in London während der ganzen schweren Luftangriffe auf die englische Hauptstadt als Berichterstatter und auch als Rundfunksprecher. Ich war am BBC tätig und habe auf Einladung des englischen Propagandaministeriums nach Deutschland gerundfunkt, gebroadcastet, wie wir sagen. Die Menschen sind unheimliche Leute. Wer seine Schwiegermutter totschlägt, wird geköpft. Das ist ein uralter, verständlicher Brauch. Wer aber Hunderttausende umbringt, erhält ein Denkmal. Es ist der Tag vor Prozessbeginn. Die Nerven aller Leute liegen ein wenig bloß. Sie wiegen die Köpfe und erzählen einem, dass der Prozess nicht pünktlich beginnen wird. Die Franzosen sind schlecht gelaunt. Die Russen haben um Aufschub gebeten. Ich habe niemals. Nürnberg und der Traum vom Weltgericht. Von Johanan Schelljem. Den Haag, Mahnweg 174. Die Straßenbahn fährt nur zu Stoßzeiten quer durch die Stadt vom Meer hierher. Zwischen dem ewig rauschenden Mahnweg und der Eisenbahntrasse nach Utrecht und Amsterdam ragt das, was den Traum vom Weltfrieden durch Recht beherbergen soll. 15 Stockwerke hoch in die Luft. 3 Pfeiler mit Alufassade, ein avantgardistischer Hinkelstein, gekrönt von einem Riegel, auf dem Hubschrauber landen. Am Fuß mit sehr viel Stacheldraht, Sicherheitsdiensten, Schleusen, Detektoren. Tell me a bit. Wait, before you go on. Yeah, okay. Firstly, thank you very much for doing this interview. Bevor wir anfangen, möchte ich Ihnen danken. Es kommt nicht oft vor, dass sich Journalisten mit den Sachverhalten beschäftigen, die unser Lebenswerk ausmachen. Zu den Verhältnissen im Kongo und Ituri dürfen Sie mir unter keinen Umständen Fragen stellen. Diese Fälle werden vor Gericht von uns verhandelt werden. Derlei fragen Sie den Ankläger. Die zierliche Richterin ist eine von 300 Mitarbeitern im Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Wir sitzen im 14. Stock, ein paar Türen neben dem Büro des Chefanklägers, der den Rebellenführer Thomas Lubanga beschuldigt, Kinder unter 15 Jahren zwangsweise rekrutiert zu haben, um sie bei bewaffneten Kämpfen einzusetzen. Der Anführer einer der gefährlichsten Milizen des Kongo wartet im Hochsicherheitstrakt am Strand von Scheveningen auf seinen Prozess. Ein Jeep bremst scharf vor 6 Kindern ab, die in der Region Ituri im Norden des Kongo auf dem Weg zur Schule sind. Der Wagen ist voll besetzt mit bewaffneten Milizionären. Die Männer befehlen den verängstigten Kindern einzusteigen. Man bringt sie in militärische Ausbildungslager, wo sie gezwungen werden, mit Maschinengewehren schießen zu lernen. 3 Wochen später stehen sie im Kampfgebiet. Sie müssen töten und sie werden getötet. Ich heiße Navi Pillay, ich komme aus Südafrika und ich habe indische Vorfahren. Zur Zeit der Apartheid war meine Rassenzugehörigkeit in meinem Ausweis als indisch vermerkt. Ich gehöre der dritten Generation von Einwanderern an. Mein Großvater war als Kontraktarbeiter auf die Zuckerrohrfelder von Südafrika gekommen. Das war ein sklavenähnliches Verhältnis. Und doch hat sich jede Generation um die Bildung und den sozialen Aufstieg ihrer Kinder gesorgt. That's my background. Nach Berichten der UNO-Mission in Kinshasa soll Lubangas UPC zwischen 2002 und 2003 in der Minenstadt Mongbualu und den anliegenden Dörfern mehr als 800 Zivilpersonen getötet haben. Innerhalb von 18 Monaten wurden über 100.000 Personen aus der rohstoffreichen Region Ituri vertrieben. Als ich an der Universität studierte, las ich viele Akten des Nürnberger Prozesses. Ich hatte damals sehr viel Zeit. Die Seminare wurden während der Apartheid nach Rassen getrennt veranstaltet, sodass wir viele Pausen überbrücken mussten. Damals war ich noch nicht mal 20 Jahre alt. Am 19. März 2005 wird Thomas Lubanga verhaftet und im Gefängnis von Makala in Kinshasa festgesetzt. Am 10. Februar 2006 stellt der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl aus und ersucht auf Bitte der Regierung der Demokratischen Republik Kongo, Lubanga festzunehmen. Am 20. März wird Thomas Lubanga nach Den Haag überstellt. Es wird der erste Fall des neuen Weltgerichts. Wir haben hier die Eröffnung des Verfahrens gegen Thomas Lubanga Diallo gehabt. Das ist ein Milizenführer aus dem Kongo. Ich war bei der Haupteröffnung des Verfahrens vor der Vorverfahrenskammer dabei. Dann wurde er gefragt, sind Sie belehrt worden über Ihre Rechte? Hat er bestätigt. Werden Sie ordentlich behandelt? Hat er gesagt, jawohl, ich habe im Moment keine Beschwerden. Dann wurde gefragt, was ist Ihr Beruf? Sagt er, Politiker. Der oberste Völkerrechtler im Auswärtigen Amt zur Zeit von Bundeskanzler Helmut Kohl und Außenminister Klaus Kinkel gilt in Den Haag als einer der Wegbereiter des Internationalen Strafgerichtshofes. Jetzt wirkt der ansonsten zurückhaltende Chefdiplomat glücklich in seinem hellen Büro im 13. Stock am Mahnweg. Richter Hans-Peter Kaul ist Präsident der Vorverfahrensabteilung des Völkertribunals. Saddam Hussein würde auch sagen, ich bin Politiker. Pol Pot hätte auch gesagt, ich bin Politiker. Also das ist die Kategorie, auf die der Strafgerichtshof abzielt, nicht auf die kleinen Täter, die dann die Drecksarbeit machen, wie die Schützen der bosnischen Serben, die auf Befehl von Mladic und Karadzic im Wald von Srebrenica gehandelt haben, sondern es kommt auf die Führungstäter an, die Verantwortlichen. And you're quite right. I was inspired. Der Nürnberger Prozess ist das erste Verfahren gewesen, bei dem führende Politiker zur Rechenschaft gezogen worden sind. Schon während meines Studiums habe ich auf ein internationales Strafgericht gehofft. Warum? Weil für uns kein Ende der Apartheid in Sicht war. Wir hatten keine Hoffnung. Wie die Berliner glaubten wir, die Mauer würde ewig stehen. Wir wagten nicht, an eine radikale Wende zu glauben. In dieser Machtlosigkeit haben wir die Vision von einem Völkerrecht entwickelt, dem sich alle Führer würden beugen müssen. Der Grundstein für diese Vision wurde in Nürnberg gelegt. Wenn es in Deutschland je eine Stunde Null gegeben hat, dann ist sie genau 10 Monate und 11 Tage lang gewesen. So lange wie der von alliierten Soldaten bewachte Nürnberger Prozess. Geschichte ist dort geschrieben worden, an der Fürther Straße. Die ranghöchsten Nationalsozialisten standen hier vor Gericht und 400 Übersetzer dolmetschten simultan. Die Crème der Nachkriegsrepublik berichtete von dem Prozess. Ein Medienereignis zwischen Kapitulation und Kaltem Krieg. Kein Tribunal war der Nürnberger Prozess und auch kein Standgericht, wie Winston Churchill es gefordert hatte. Und auch kein russischer Schauprozess. Der lange Weg des Wolfgang Sonnenfeld von Sachsen-Anhalt über Melbourne, Bombay und Havanna nach New York steht für den Irrwitz dieser Zeit. 16 Jahre alt ist der junge Jude, als er die Skyline von Manhattan sieht und in Hoboken anlegt. Selbstverständlich geht der frisch naturalisierte Richard W. Sonnenfeld zur amerikanischen Armee. Also in Frankreich, da habe ich mir gesagt, zu meinem Tode marschiere ich nicht. Und da habe ich mich zu einem Panzerspähwagenregiment genannt, ja. Und dann bin ich an der Spitze von den amerikanischen Truppen von Saargemünden ganz durch Süddeutschland bis nach Salzburg, auch durch München und Dachau. Und ich habe das Ende des Krieges in Österreich verlebt, ja, am 7. Mai. Der hessische Urologe Dr. Ludwig Pflücker ist schon 65 Jahre alt, als er die Fronten wider Willen wechselt und zwei Anzüge übereinander im Kriegsgefangenenlager Attichy um Arbeit und bessere Verpflegung nachsucht. Bald sprechen beide, Sonnenfeld wie Pflücker, mit Hermann Göring, Rudolf Hess, mit Fritzsche und von Ribbentrop, mit Keitel, Höss und Rosenberg. Herbstnebel hängen auf der Straße und über den Hügeln. Die Sonne schimmert vage am Himmel wie hinter einer Milchglasscheibe. In den kahlen, toten Äckern hocken die Krähen. Am Straßenrand hält ein amerikanischer Militärlastwagen. Ein Neger wirft Kistenholz in ein offenes Feuer. Ein paar Frauen und eine Horde Kinder wärmen sich und lachen. Erich Kästner hatte während der Nazizeit Publikationsverbot gehabt. Er überlebte, unter Pseudonym Filmdrehbücher schreibend, in der inneren Emigration. Nun berichtet er für die Neue Zeitung aus Nürnberg. Morgen sollen nun gegen 24 Männer Anklage erhoben werden, die schwere Mitschuld am Tode von Millionen Menschen haben. Oberrichter Jackson, der aus Amerika entsandte Hauptankläger, hat erklärt, sie stehen nicht vor Gericht, weil sie den Krieg verloren, sondern weil sie ihn begonnen haben. Ach, warum haben die Völker dieser Erde solche Prozesse nicht schon vor 1000 Jahren geführt? Dem Globus wäre viel Blut und Leid erspart geblieben. San Francisco, Freitag, den 28. April 2006. Die Buchhandlung unweit der Golden Gate Bridge ist trotz des schönen Frühlingsabends voller junger Menschen. Gespannt warten sie auf einen Mann, der 12 Jahre zuvor nicht nur dem Völkermord in Ruanda entgangen ist, sondern als Geschäftsführer des Luxushotels Mille Collines 1268 Menschen vor den Macheten der Hutu-Milizen gerettet hat. Mit grauem Anzug, weißem Hemd und weinroter Krawatte tritt der gepflegte Mitfünfziger vor das Mikrofon. Paul Rüsses-Habagina berichtet, was nach dem 6. April 1994 geschah, als das Flugzeug des Präsidenten Juvenal Habyarimana abgeschossen worden war. Unmittelbar nachdem die Regierung am 6. April liquidiert worden war, begann das Morden. Mein kleiner Sohn fand unsere Nachbarn in ihrem Blut. Manche atmeten noch. Bleich kam er nach Hause gerannt. 4 Tage lang sprach er kein Wort. Das Kind verstand nicht, was es sah. Dann kamen die Soldaten. Ich wusste, dass die Jungs keine Witze machten. Auf der Fahrt hatte ich am Straßenrand viele Leichen gesehen. Menschen, denen man die Köpfe abgeschnitten hatte, andere mit aufgeschlitzten Bäuchen. Ich kannte sie doch alle. Und alle haben mich gekannt. Wir hatten 7 Jahre lang im Mille Collines gearbeitet. Es war derselbe Captain, der mich wegen der Schlüssel in das Hotel gebracht hatte. Er kam zu mir und sagte, hör zu, Verräter, heute werden wir dich noch nicht töten. Nimm die Pistole und erschieß jetzt alle Kakerlaken in den Wagen. Hotel Ruanda heißt der Spielfilm von Terry George, der 10 Jahre nach dem Völkermord entstand, als sich Blauhelme in Beobachter verwandelt hatten und fanatische Milizen 800.000 Tutsi abschlachteten. Vertuscht werden seither sowohl die Verstrickungen der belgischen Armee wie auch die Parteinahme der französischen Streitkräfte auf Seiten der Hutu in diesem Völkermord. US-Präsident Clintons Außenministerin Madeleine Albright untersagte ihren Untergebenen, den Begriff Völkermord überhaupt zu verwenden, weil das die Pflicht zur Intervention bedeutet hätte. Ende April sprach UN-Generalsekretär Boutros Ghali von einem Bürgerkrieg. Die damals von seinem späteren Nachfolger Kofi Annan geleitete Abteilung für friedenserhaltende Operationen der UN untersagte jegliches Eingreifen. Und die US-Außenamtssprecherin stammelte sich durch die Pressekonferenz im Weißen Haus. Ist es richtig, dass Sie Anweisung ausgegeben haben, das Wort Genozid niemals allein zu verwenden, sondern immer mit irgendeinem Handlungsbegriff? I have guidance which I try to use as best as I can. Ich habe ein gewisses Vokabular, das ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen zu verwenden. Es gibt Formulierungen, die wir versuchen zu verwenden. Ich meine, konsequent zu verwenden. Ich habe keine ausdrückliche Anweisung, etwas zu verwenden, aber ich habe natürlich gewisse Definitionen, gewisse Phrasierungen, die wir sorgfältig geprüft und auf einen Stand gebracht haben. Wie viele Tote muss es eigentlich geben, damit man von einem Genozid sprechen kann? Das ist eine Frage, die ich nicht so ohne weiteres beantworten kann. Es ist keineswegs so, dass man auf alle Tötungen, die in Ruanda stattgefunden haben, diesen Begriff anwenden kann. Ein Jahr darauf berufen die Vereinten Nationen das Ruanda-Tribunal zur Untersuchung der Massenmorde ein. Durch die Hotelhalle, in der sich viele Generale und Zivilisten aufhielten, wurde ich zum Zwischenstock geführt und durch eine Tür mit der Aufschrift Doktor und Barber gelangten wir in einen Seitenflügel des Hotels, der verschiedene Krankenzimmer, ein Arztzimmer und eine Friseurstube enthielt. In einem Warteraum musste ich warten. Ehe mich unser freundlicher Begleitoffizier verließ, sagte er mir noch, Sie sind am rechten Platze. Göring und Genossen sind Ihre Patienten. Ich wünsche Ihnen Glück für Ihre Tätigkeit. Da habe ich unter dem Spähwagen gelegen, um den zu schmieren, ja. Und da kam jemand und sagte, Sonnenfeld, komm schnell raus, der General braucht einen Dolmetscher. Welcher General? Ja, dieser General hieß Donovan und der war die Spitze von, das hieß OSS, das war der Vorgänger von der CIA. Und der General konnte ungefähr 10 deutsche Worte und der hat mich so schnell geprüft und da hat er gesagt, jetzt übersetzt du für mich. Und da habe ich für ihn übersetzt und da hat er zu mir gesagt, ja, du sprichst besser Englisch als jeden Dolmetscher, den ich jemals gehabt habe. Du kommst mit mir, du arbeitest jetzt für mich. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja wo? Da hat er gesagt, ja mein Hauptquartier ist in Paris und mach dich schnell fertig und komm auf dein Flugzeug. Eine halbe Stunde später saß ich auf dem Flugzeug nach Paris, ja. Und die hatte die Aufgabe, den Nürnberger Prozess zu organisieren. Seit Nürnberg, und hier haben wir ein ganz konkretes Beispiel, wie Nürnberg das Denken und das internationale Rechtsbewusstsein beeinflusst hat. Seit Nürnberg gibt es die Verbrechen gegen den internationalen Frieden. Da wurde damals eine bestimmte Definition gefunden. Es wurde wegen Mitwirkung, Vorbereitung von Angriffskriegen auch verurteilt. Und es ging jetzt darum, den Angriffskrieg neu in einer klaren juristischen Form zu erfassen, weil sich sozusagen in Nürnberg eine Überzeugung bereits gebildet hat, dass sehr oft ein Angriffskrieg der Auslöser, der Katalysator, der Verursacher für alle nachfolgenden Verbrechen ist. Je m'appelle Jean Kambanda. J'ai 42 ans. I sat in the first judgment of John Paul Occhiesso. Ich habe an der Verurteilung von John Paul Occhiesso mitgewirkt, in der zum ersten Mal seit der Völkermordkonvention im September 1948 eine Verurteilung wegen Völkermordes ergangen ist. Das ist eine historische Beweisführung gewesen. Und ich bin ebenfalls an dem Verfahren gegen Jean Kambanda beteiligt gewesen. Kambanda war des Völkermordes beschuldigt und verurteilt worden. Monsieur le Président, je ne ferai pas de discours politique. Non. J'ai dit depuis le début des enquêtes. Ich will keine politische Rede halten, Monsieur le Président. Von Anfang an, seit dem Beginn meiner Befragung, habe ich mich zu meiner Verantwortung als Staatsoberhaupt bekannt. Wofür aber steht das Wort? Was heißt Verantwortung tragen? Für den Völkermord habe ich mich nie verantwortlich gefühlt. Für die Massaker fühle ich mich nicht verantwortlich, auch wenn ich der Premierminister von Ruanda war, als sich dort die Vorkommnisse entwickelten. Ich habe niemals Wie Hermann Göring in seinem Schlusswort im Nürnberger Prozess an der Fürther Straße, so widerrief auch Jean Kambanda, der ehemalige Premierminister von Ruanda, im tansanischen Arusha seine Beteiligung am Völkermord. Eine der Taten, die ihm zur Last gelegt worden sind, geschah meiner Erinnerung nach auf dem Höhepunkt des Völkermordes, als er in ein Krankenhaus gegangen ist, um dort eine Versammlung durchzuführen. Die Ärzte eilten auf ihn zu und sagten, wir haben hier mehr als 100 Kinder, sie sollen getötet werden. Bitte greifen Sie ein. Kambanda tat es nicht. Die Kinder wurden ermordet. Das war eine der Taten, die Kambanda zugegeben hat. In gewisser Weise wurde der ruandische Premier ein Opfer seiner Naivität. Er hielt sich nach wie vor für allgewaltig, unantastbar und immun. Er hatte kein Messer in der Hand gehabt. Er hatte nichts getan. Und genau dafür ist er verurteilt worden. Weil er die Massenmorde nicht verhindert hat, obwohl er die Macht dazu besaß. Zuerst wollten die Russen, die wollten so ein Showtrial, ein Schauprozess, wie man das so in Moskau gehabt haben. Und viele Leute wissen nicht, der Churchill wollte sie nur vor ein Militärgericht stellen und erschießen. Und die Amerikaner haben gesagt, wir wollen ihnen einen rechtlichen Prozess geben, aber es gab kein Gericht zur Zeit. Und da wurde das sogenannte internationale Militärgericht dazu geschaffen und ein Grundgesetz wurde für dieses Gericht geschrieben. Ja? Und da war viel Streit, aber wir Amerikaner hatten 18 von den 21 Hauptnazis. Die Engländer hatten keine und die Russen hatten 3. Und da haben wir zu ihnen gesagt, ja, wenn der Streit nicht aufhört, dann bringen wir unsere 18 für unser Gericht und ihr könnt eure 3 haben. Und die 3, die die Russen gehabt haben, waren ganz unwichtig. Wir hatten all die, wie Göring und Keitel und Kaltenbrunner. Und so, dann kam das Gericht zustande, ja. Uneigennützig war der Ansatzpunkt der Alliierten nicht. Der UdSSR ging es um den Sieg des Kommunismus über den Faschismus nach dem verlustreichen Vaterländischen Krieg. Den Briten und Franzosen ging es pragmatisch um den Kopf der Kriegsverbrecher. Und der jungen Supermacht USA ging es um die Ächtung und Verhinderung jedes Angriffskrieges, der die neue Weltordnung beeinträchtigen konnte. Nach dem Zusammenbruch des alten Völkerbundes brauchte man eine neue Moral. Und die wurde nun postuliert. Der Göring hatte den Ruf, sehr schwierig für die Dolmetscher zu sein, denn er hat sich immer unterbrochen, ja. Und ich hatte schon viel vernommen und ich hatte das gehört. Und ich habe mir gesagt, das lasse ich ihn nicht machen. Und das erste Mal, wie ich Göring, ich war nicht der Vernehmer, ich war der Dolmetscher, da hat er mich unterbrochen. Und da habe ich dem Vernehmer gesagt, ich möchte gerne Ihre Erlaubnis haben, dem Zeugen zu erklären, wie er sich hier zu benehmen hat. Und da habe ich zu ihm gesagt, Herr Göring, es war ein alter Witz in Deutschland, auf den Namen Göring, Göring zu sagen. Und Sie wissen, was Göring heißt. Da habe ich gesagt, also Herr Göring, Sie können sich wählen, ob Sie Englisch sprechen wollen, denn er kannte etwas, oder Deutsch sprechen wollen. Aber wenn ich für Sie übersetze, dann unterbrechen Sie mich niemals. Wenn ich fertig bin und Sie haben etwas dazu zu sagen, dann fragen Sie mich zur Erlaubnis. Und wenn ich denke, dass Sie etwas dazufügen können, dann werde ich es Ihnen erlauben, Herr Göring. Und da hat er zu mir gesagt, mein Name ist nicht Göring, mein Name ist Göring. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, wenn Sie mich nicht mehr unterbrechen werden, dann werde ich Sie auch Göring nennen. Hier ist Nürnberg. Haben Sie die Angeklagten je gesehen, bevor die erste Sitzung des Prozesses stattfand? Sie saßen da, in sonderbar zusammengewürfelten Aufzügen. Etwa ein Drittel von ihnen trug Uniform, aber natürlich Uniform ohne Abzeichen, ohne Grad, ohne Orden, ohne irgendetwas. Keine Krawatten, keine Hosenträger, wenn man so sagen darf, keine Gürtel, sodass sie also einen etwas verwahrlosten Eindruck machten. Etwa ein Drittel war ein Zivil, wiederum ohne diese Beitaten des Zivilaufzuges. Und etwa ein Drittel war in Kriegsgefangenenanzügen, die sie freiwillig angelegt hatten, mit dem großen Buchstaben PW, Prisoner of War, am Rücken. gemalt. Und zwar psychologisch erklärt sich das wahrscheinlich aus der folgenden Erwägung. Sie in diesen Kriegsgefangenenanzügen konnten sie sich selber vormachen, bis zu einem gewissen Grad wenigstens, dass sie nur eben halt Kriegsgefangene wären und keine Leute, keine Kriegsverbrecher, die demnächst abgeurteilt werden würden, und sie fühlten sich ein bisschen leichter in dieser Tracht. Ich muss sagen, es war einer der geisterhaftesten und absurdesten und auf eine grauenhafte Art komischsten Anblicke, die ich je gehabt habe. Göring erfuhr schließlich, dass er in Nürnberg vor ein internationales Tribunal gestellt werden solle. Und eines Abends entwickelte er uns in unserem Arztraum nach einer Wärmebehandlung, wie er sich seine Rolle dabei denke. Er geriet ordentlich in Ekstase, als er schilderte, wie bei seinem Eintreten in den Gerichtssaal die Scheinwerfer aufflammen und wie er dem Feinde seine Anklagen über den Bombenterror entgegenschleudern wolle. Noch ahnte er nichts von all den Dokumenten, die ihm als Anklage entgegengehalten werden sollten. Auf dieses Haus sind heute die Augen der Welt gerichtet. Hier im Nürnberger Justizpalast hebt sich der Vorhang über den Prozess, der nach den Worten des Vorsitzenden, Lord Richter Lawrence, einzig in der Geschichte des Rechts dasteht, einzig in seiner Bedeutung für die Menschheit. Vier verschiedene kriminelle Tatbestände nennt die Anklageschrift. Drei beziehen sich auf den Krieg. Zwei auf den Angriffskrieg, auf die Vorbereitung und Durchführung einer militärischen Aggression und die Verletzung internationaler Vereinbarungen und Verträge, und der dritte auf Kriegsverbrechen, Mord und Verschleppung gefangener Soldaten und Zwangsarbeit. Teils wird die Anklage von der Genfer Konvention gedeckt, die Deutschland 1864 bei der Gründung des Roten Kreuzes unterzeichnet hat, teils durch den Briand-Kellogg-Pakt von 1928, in dem der Angriffskrieg geächtet wird. Der wurde von der Weimarer Republik ratifiziert. Das Recht schweigt, wenn die Waffen sprechen. Ciceros Postulat seit Menschengedenken wird vom Nürnberger Prozess durchbrochen. Kriegsverbrechen werden justiziabel. Gary, I believe we can agree with this law. Diesen historischen Moment verpassen will kaum ein Intellektueller dieser Zeit. Ob Willy Brandt, Erika Mann, Robert Jung, Peter de Mendelssohn, Rebecca West und Markus Wolf. Sie alle berichten vom Nürnberger Lernprozess. Auch der amerikanische Schriftsteller John Dos Passos ist dabei. Er schreibt für das Life Magazine. Robert Jackson tritt ans Mikrofon, um als erster für die Anklage zu sprechen. Er hat eine breite Stirn und seine Mundwinkel kräuseln sich gut gelaunt. Er trägt runde Brillengläser. Sein um den runden Kopf kurz geschobenes braunes Haar verleiht ihm etwas Jugendliches. Er scheint völlig auf seine derzeitige Aufgabe konzentriert. Er spricht langsam, mit einer ebenmäßigen Stimme, in erklärendem Ton. Und nichts in seinem Auftreten deutet darauf hin, dass er sich selbst für wichtiger hält als die Sache. Das Privileg, den ersten Prozess der Weltgeschichte gegen Kriegsverbrecher zu eröffnen, sagt Richter Jackson, bedeutet zugleich eine schwerwiegende Verantwortung. Der vierte Tatbestand, der in Nürnberg erstmals in der Menschheitsgeschichte vor einem Gericht zur Sprache kommt, bezieht sich auf den Holocaust, auf den industriell organisierten Völkermord, auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Ermordung, Ausrottung, Versklavung, Verschleppung oder andere an der Zivilbevölkerung vor Beginn oder während des Krieges begangene Handlungen. Ausrottung von Minderheiten, Genozid. Die Angeklagten, die sich in diesem milden Ton, diesem beiläufigen Auftreten vielleicht täuschen, lauschen zunächst gut gelaunt. Die Tatsache, ihren eigenen Stimmen lauschen zu können, während sie vor Gericht aussagen, scheint sie aufgemuntert zu haben. Sie sind noch immer berühmte Männer. Görings breite Züge haben den Ausdruck eines beleidigt schmollenden, verzogenen Kindes verloren, den sie angenommen hatten, als Richter Lawrence ihm nicht gestattet hatte, eine Zwischenbemerkung zu machen. Nun sitzt er zurückgelehnt da und hört mit beinahe nachsichtiger Aufmerksamkeit zu. Karl Anders arbeitete für die BBC. Während des Krieges funkte der 1939 emigrierte Journalist die deutschen Arbeitersendungen des englischen Senders aus London über den Kanal nach Deutschland. Vom Korridor vor dem Nürnberger Gerichtssaal führt eine schmale Steintreppe hinauf zu der Besuchergalerie und zu den Senderäumen. Ich habe diese Treppe oft benutzt. Eines Tages stieß ich etwas unsanft mit einem Mann zusammen, der mir plötzlich entgegenkam. Ich entschuldigte mich. Er tat das Gleiche. Der Mann, mit dem ich zusammenstieß, war klein, hatte einen blauen Anzug an, war etwa 40 Jahre alt und schien einer der kleinen Angestellten zu sein, die das Justizgebäude bevölkerten. Etwa eine halbe Stunde später sah ich den Mann im blauen Anzug im Zeugenstand wieder. Er nannte seinen Namen, Rudolf Höss, der Lagerkommandant des Vernichtungslagers Auschwitz vom 1. Mai 1940 bis zum Dezember 1943. Nach seiner eigenen Aussage hatte er 2 Millionen Menschen getötet. Es ist eine erschreckende Feststellung, dass ein millionenfacher Mörder wie ein kleiner, braver und tüchtiger Angestellter aussehen kann. Man hat Höss im Gerichtssaal gefragt, wie er es mit seinem Gewissen vereinbaren konnte, wehrlose Menschen umzubringen. »Ich gehorchte dem Befehl des Führers und tat es aus Liebe zu Deutschland«, antwortete er. Lügen und mangelnde Erinnerung, das Abwälzen von Schuld oder Einsilbigkeit, Prozesstechniken, die den millionenfachen Massenmord zu einer logistischen, zu einer Organisationsfrage verharmlosen. Ernst Kaltenbrunners Verteidiger Dr. Kaufmann verhört den ehemaligen Lagerkommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss, um seinen Mandanten zu entlasten. Ist es richtig, dass Sie im Jahre 1924 zu einer längeren Zuchthausstrafe verurteilt worden sind, wegen Ihrer Beteiligung an einem sogenannten Fememord? Jawohl. Sie waren von 1940 bis 1943 Lagerkommandant von Auschwitz, stimmt das? Jawohl. Und in dieser Zeit sind Hunderttausende von Menschen dort in den Tod geschickt worden. Ist das richtig? Jawohl. Männer, Frauen und Kinder. Ja. Ich habe einige Überlebende der Vernichtungslager in Nürnberg kennengelernt. Da war der Zeuge Samuel Reitzmann. Er war Oberbuchhalter, hatte gewissenhaft seine Bücher geführt und war sonnabends und an den Feiertagen in die Synagoge gegangen. Nichts Außergewöhnliches war in Reitzmanns Leben vorgefallen. Er hatte geheiratet, hatte ein Kind. Dann kamen die Deutschen nach Polen und er wurde abgeholt. Samuel Reitzmann, mit dicken Augengläsern, müde und alt geworden, sprach nicht von seinen Gefühlen, seinen Empfindungen oder dem, was man ihm angetan hat. Der russische Ankläger fragte ihn, wie viele Menschen wurden täglich umgebracht. Der Zeuge antwortete, im Durchschnitt wurden täglich 10.000 bis 12.000 Menschen getötet. Frage: Wie lange dauerte es, bis die Menschen getötet waren? Antwort: 10 Minuten bei den Männern, 15 Minuten bei den Frauen. Bei den Frauen dauerte es 5 Minuten länger, denn ihnen wurde erst das Haar abgeschnitten. In diesem Gerichtssaal in Nürnberg, da war kein Mensch, kein Mann, der persönlich jemand ermordet hätte. Da waren nur Menschen, die die Befehle dazu gegeben haben oder die davon im Abstrakten gewusst haben. Ja? Aber im Gerichtssaal in Nürnberg kam ein Moment, 2 Momente, die fantastisch waren. Kennen Sie den Namen Franz Rudolf Ferdinand Höss? Und da habe ich einmal zu ihm gesagt, also Herr Höss, man hat uns berichtet, dass 3,5 Millionen Menschen in Auschwitz getötet wurden. Und da war er sehr entrüstet und hat gesagt, das stimmt doch gar nicht. Das waren nur 2,5 Millionen. Eine Gerichtssitzung werde ich nie vergessen. Die großen, grellen Scheinwerfer, die wie Trauben an der Decke hingen, gingen langsam aus. Nur ein verdecktes Licht strahlte schwach und gespenstisch die Angeklagten von unten an. Die Anklagebehörde führte als Beweismittel Filme über Konzentrationslager vor. Ich kann heute ebenso wenig wie damals beschreiben, was ich gesehen und empfunden habe. Wie kann man in Worte fassen, was auf dem Gesichte des jungen Mädchens stand, das in Belsen starb? Sie war verhungert, zu Tode gequält. Viele Tausende teilten ihr Schicksal. Der Film zeigte die Toten und die noch Lebenden in 8 oder 9 Konzentrationslagern wenige Stunden nach der Übernahme durch alliierte Truppen. Rudolf Hess, der Stellvertreter Adolf Hitlers, pocht nach dieser Vorführung nicht weiter auf seine Vergesslichkeit. Den eigenen Aufnahmen kann er schlecht widersprechen. Ab nunmehr steht mein Gedächtnis auch nach außen hin wieder zur Verfügung. Die Gründe für das Vortäuschen von Gedächtnisverlust sind taktischer Art. Tatsächlich ist lediglich meine Konzentrationsfähigkeit etwas herabgesetzt. Dadurch wird jedoch meine Fähigkeit, der Verhandlung zu folgen, mich zu verteidigen, Fragen an Zeugen zu stellen oder selbst Fragen zu beantworten, nicht beeinflusst. Ich betone, dass ich die volle Verantwortung trage für alles, was ich getan, unterschrieben oder mit unterschrieben habe. Meine grundsätzliche Einstellung, dass der Gerichtshof nicht zuständig ist, wird durch obige Erklärung nicht berührt. Hier ist Nürnberg. Was sind denn nun so Ihre Eindrücke, wenn man so sagen darf, des Prozesses selber hier in Nürnberg? Der Prozess ist kein Sensationsprozess. Er soll keiner sein. Er ist weniger zur Aufregung und Unterhaltung der Gegenwart als zur Belehrung für die Zukunft, für die Geschichte gedacht. Und die ungeheuer gewissenhafte und manchmal vielleicht beinahe pedantische Art, in der diese ungeheure Fülle von Tatsachenmaterial ruhig und undramatisch präsentiert ist, hat, glaube ich, ihre großen Vorzüge im Angesicht der Geschichte. 50 Jahre nach der Landung der Alliierten in Sizilien, 50 Jahre nach der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, 50 Jahre nach der Liquidierung der Juden des Warschauer Ghettos und der Entdeckung des Massakers von Katyn verstören wieder Massengräber die westliche Welt. Pol Pot in Kambodscha, Pinochet in Chile und Videla in Argentinien. Das sind nur einige der Namen, die stellvertretend für die Verbrechen gegen die Menschheit stehen. Oder Slobodan Milosevic und Srebrenica. Im Oktober 2000 wird der Belgrader Diktator gestürzt. 8 Monate später lässt ihn der serbische Premierminister Zoran Djindjic an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag überstellen. Ich stehe vor einem falschen Gericht und habe nichts, aber ich habe meinen Stolz und kann meine Ankläger meinerseits anklagen. Sie sind frei, aber sie sind nicht wirklich frei. Ich sitze im Gefängnis und bin trotzdem frei. Mein Name ist Slobodan mit einem großen S und Slobodan heißt frei. Ich habe niemals, ist nicht die Verteidigungsstrategie von Slobodan Milosevic. Anders als bei Jean Kambanda, der erst gestand und dann wieder rief. Und anders als bei Hermann Göring, dessen Ich habe niemals zwischen den aufgetürmten Beweislasten beinahe trotzig klang. Milosevic, der mitverantwortlich ist für 1 Jahrzehnt der Gewalt auf dem Balkan, für 300.000 Tote und 2 Millionen Vertriebene, für eine ruinierte Wirtschaft und eine zerstörte Kultur, weiß, dass er keine Befehle unterzeichnet hat. Mehr als 10 Stunden darf er bei der Eröffnung des Verfahrens reden, länger als die Staatsanwaltschaft. Er bestreitet die Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofs und erteilt seinen Richtern und Anklägern Nachhilfe in jugoslawischer Geschichte. Von dem Massenmord in Bosnien habe er nichts gewusst. Von Srebrenica habe ich erst durch den UN-Beauftragten Karl Bild erfahren. Daraufhin habe ich sofort Karadzic angerufen und der hat mir geschworen, nichts von den Massakern zu wissen. Grundlage des Verfahrens gegen Milosevic ist das humanitäre Völkerrecht, fixiert in den Genfer Konventionen, so der Bochumer Völkerrechtler Hans-Joachim Heinze, und in den Statuten der UN. Das Ad-hoc-Tribunal in Den Haag beruht nicht auf einem Gesetz, sondern es beruht auf einer Entscheidung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Es ist eine Entscheidung, die unter Kapitel 7 der UN-Charta angenommen wurde und die eine Zwangsmaßnahme gegen einen Mitgliedstaat der Vereinten Nationen darstellt. Das Sondertribunal in Den Haag ist zuständig für die Verbrechen, die seit 1991 im ehemaligen Jugoslawien begangen wurden. Unübersehbar im internationalen Strafrecht sind die Spuren der Prozesse von Nürnberg. Angeklagt werden nicht Staaten, sondern allein natürliche Personen, deren persönliche strafrechtliche Verantwortung unabhängig von ihrem Status ist, seien es auch Staats- oder Regierungschefs. 4 Monate nach dem Tod von Slobodan Milosevic in der Haft beginnt im Sommer 2006 ein neuer Mammutprozess in Den Haag zur Aufarbeitung der Kriegsverbrechen auf dem Balkan. Der erste Angeklagte, der frühere serbische Präsident Milan Milutinovic, trifft am 10. Juli ein. Doch die Beweisführung ist nach wie vor schwierig. Stefan Vespi, Schweizer Staatsanwalt und Ankläger am Kriegsverbrechertribunal über das ehemalige Jugoslawien. Wenn Sie dann eine Leiche in Zivilkleidern exhumieren, eben dessen Augen verbunden sind und die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden, dann ist eben, brauchen Sie keinen Experten, um zu wissen, dass diese Person ein Opfer eines Kriegsverbrechens ist und eben nicht ein normales Schlachtopfer in einem bewaffneten Kampf. Das sind typische Beweismittel. Jugoslawien und Ruanda-Tribunal sind die ersten internationalen Gerichtshöfe, die sich mit der Durchsetzung des humanitären Völkerrechts befassen. Deshalb ist praktisch jeder Schritt der beiden Tribunale, jedes Urteil, jede Entscheidung, auch in prozessualen Fragen, im wahrsten Sinne bahnbrechend. 1000 Kilometer trennen den Balkan von Den Haag und das Ruanda-Tribunal tagt im tansanischen Arusha. 1993, fast ein halbes Jahrhundert nach dem Nürnberger Prozess, hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das Tribunal für das ehemalige Jugoslawien eingerichtet. Ein Jahr darauf das Ruanda-Tribunal. Ein Tribunal zur Ahndung der Verbrechen von Pol Pot soll folgen. 9 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer verständigt sich die Staatengemeinschaft darauf, einen internationalen Strafgerichtshof zu gründen. Hans-Peter Kaul, damals in der politischen Abteilung der deutschen UNO-Vertretung, kämpft seit der 1998 stattgefundenen Konferenz von Rom um Alliierte. Denn die Großmächte fühlen sich durch die Lizenz des Weltgerichts zur weltweiten Anklage in ihrer Souveränität bedroht. Was kam heraus? Es kam heraus, der Gründungsvertrag für eine neue Institution mit einer ganz einfachen Grundidee. Sie sollte Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und schwere Kriegsverbrechen verfolgen, insoweit ermitteln, immer dann, wenn an sich dafür berufene Staaten nicht fähig oder nicht willens sind, diese Straftaten zu verfolgen. Am 1. Juli 2002 ist das römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs in Kraft getreten, nachdem das Statut Ende 2000 auch von den USA von Präsident Clinton unterzeichnet worden war, nach anfänglich heftigen Widerständen. Jetzt ist das Statut juristisch so verfasst, dass in der Praxis kein US-Bürger mehr zu fürchten braucht, vor dem Gericht zur Verantwortung gezogen zu werden, und auch nicht die US-Regierung, was den Komplex Angriffskrieg betrifft. Jetzt hat aber Rom keinen Durchbruch gebracht, sondern nur einen halben Erfolg. Der halbe Erfolg ist auch ein halber Misserfolg, das ist klar. Es wurde im römischen Statut, in unserem Gründungsvertrag anerkannt, und zwar eben von der ganzen internationalen Gemeinschaft anerkannt, dass der Angriffskrieg ein Völkerverbrechen darstellt. Zugleich wurde aber die gerichtliche Anwendbarkeit verschoben auf einen Moment, auf dem man sich über 2 Fragen verständigt hat, nämlich auf eine angemessene strafrechtliche Definition. Und die ständigen Sicherheitsratsmitglieder haben gesagt, niemand darf an dieser ausschließlichen Befugnis des Sicherheitsrates rühren, das Vorliegen einer Aggression festzustellen. Da machen wir geschlossen nicht mit. Und diese Front steht bis heute felsenfest. Was also bleibt dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, als diese Kontroverse auszuhalten? Die UN-Tribunale, soweit herrscht Einigkeit am Hudson River, sind für die Menschheit schon ein Riesenschritt auf dem Weg zu einem universalen Recht. Kofi Annan weiß auch, auf welchem Erbe diese Tribunale gründen und welchen Widrigkeiten und Gefahren das junge Weltgericht ausgesetzt sein wird. Ich bin sicher, dass die Erfahrungen von Nürnberg, von Tokio, von Ruanda und die Erfahrungen mit dem UNO-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien eine wichtige Rolle gespielt haben. Es braucht diesen Sinn für Geschichte, für historische Zusammenhänge und eine Vorstellungskraft, die darüber hinausreicht, überall auf der Welt. Die Diskussion über diesen Strafgerichtshof hat sich zweifelsohne an den Erfahrungen der Vergangenheit orientiert. Ja, das war noch ungefähr 2 Monate nach dem Kriege und da war der Gestank von Rauch, von Kordit und auch von Leichen. Denn da waren noch Tausende von Menschen, die nicht begraben waren, die lagen unter den Trümmern und in den Kellern. Da wissen Sie, da gab es kein Deutschland, da gab es keine deutsche Regierung, keine deutsche Zeitung. Die Leute haben von Kartoffeln und Kohlrüben gelebt und sie haben langsam die Steine gesammelt in Nürnberg, um versuchen, Reparaturen zu machen und wieder ein Leben dort aufzubauen. Es war eine reine Wüste. Heimfahrt auf der Autobahn. Der Nebel ist noch dicker geworden. Man könnte ihn schneiden. Der Wagen muss Schritt fahren. Ich blicke aus dem Fenster und kann nichts sehen, nur zähen milchigen Nebel. Jetzt sitzen also der Krieg, der Pogrom, der Menschenraub, der Mord en gros und die Folter auf der Anklagebank. Riesengroß und unsichtbar sitzen sie neben den angeklagten Menschen. Man wird die Verantwortlichen zur Verantwortung ziehen. Ob das gelingt? Und dann, es darf nicht nur diesmal gelingen, sondern in jedem künftigen Fall. Dann könnte der Krieg aussterben, wie die Pest und die Cholera. Und die Verehrer und Freunde des Krieges könnten aussterben, wie die Bazillen. Und spätere Generationen könnten eines Tages über die Zeiten lächeln, da man einander millionenweise totschlug. Wenn es doch wahr würde, wenn sie doch eines Tages über uns lächeln könnten. We'll now pronounce the sentences on the defendants convicted on this indictment. Ein Augenblick höchster Spannung, die Anwälte drehen sich um, alles fliegt zur Anklagebank. Wir schalten auf den Gerichtshof um. Als erster wurde Hermann Göring zwischen 2 Wachtposten in den Saal geführt. Er war ruhig und gefasst und half mit gelassenen Bewegungen dem Posten bei der Beseitigung einer Störung in der Kopfhöreranlage. Nach einigen unruhigen Minuten setzte er dann die Hörer auf, legte die Hände auf den Rücken, hörte sein Todesurteil ohne Regung an, drehte sich kurz um und verließ den Gerichtssaal. Nach einer kurzen Pause, in der die Richter und Anwälte ernst und unbewegt dasaßen, während auf der Pressetribüne erregtes Flüstern begann, betrat Rudolf Hess den Saal, der, wie zu erwarten, ein exzentrisches Benehmen an den Tag legte. Mit einer lässigen Handbewegung lehnte er die Kopfhörer, die der Posten ihm reichen wollte, ab und ließ in verkrampfter, straffer Haltung, mit erhobenem Kinn, seinen Blick mit der betonten Gleichgültigkeit eines trotzigen Kindes durch den Saal schweifen, während der Richter das Urteil verkündete, das ihn auf Lebenszeit ins Gefängnis verbannte. Erst als der Wachtposten Hess auf die Schulter klopfte, um ihn darauf aufmerksam zu machen, dass der Urteilsspruch beendet sei, löste sich seine Starre und er verließ rasch den Saal. Auch Joachim von Ribbentrop blickte nach der Verkündung seines Todesurteils lange unbewegt vor sich hin, bis er von dem Posten herausgeführt wurde. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass wenn Schachteln von Pappen freigelassen wurden, ja, da wollte man sie aus dem Gefängnis und aus dem Gerichtsgebäude rauslassen, ja. Und da war so eine ärgerliche deutsche Bevölkerung, dass man sie zum Schutz wieder reinnehmen musste. Und wir haben sie noch 10 Tage im Gefängnis für ihre eigene Sicherheit behalten, bis sie einen Platz finden können, wo sie hin können. Und da sind sie dann in der Nacht rausgeschmuggelt worden. Am 15. Oktober, nachmittags 3.30 Uhr, werden der Vormann, Herr Streng, und ich zum Office befohlen. Dort wird uns und einem Kreis von Offizieren und Sergeanten mitgeteilt, dass wir uns ab 23 Uhr bereithalten sollten. Die zum Tode Verurteilten würden um 23.45 Uhr geweckt und ihnen die bevorstehende Exekution mitgeteilt werden. Die Küche bekommt den Auftrag, eine letzte Mahlzeit bereitzuhalten. Die Verurteilten können wählen zwischen Kartoffelsalat und Würstchen und Pfannkuchen mit Kompott. Ich soll meine gewöhnliche Abendrunde machen und auch Schlafmittel ausgeben. Die Exekutionen würden um 1 Uhr beginnen. Rosenberg ist aufgeschlossener denn je. Er war wohl in seinem Leben immer ein Einzelgänger, eine verschlossene Natur, die wenig Freunde hatte. Frick spricht davon, dass er das Verderben kommen sah. Der Führer habe eine ausgesprochene Neigung zu wirklich verbrecherischen Naturen gehabt. Goebbels, Himmler, Bormann und Heydrich seien es gewesen. Und ihr Wille sei maßgeblich geworden. Ich glaube, dass das Gericht einen großen Fehler gemacht haben. Denn die hatten nur eine ganz kleine Galerie-Sitzungsgelegenheit für die Presse. Und ich dachte dann und ich dachte auch heute, dass es sehr gut gewesen wäre, wenn dieser Gerichtssaal offen wäre, ja, für die Bevölkerung, um mal zu hören, was da vorgeht. Denn die Verbrechen, die dort begangen waren und für die diese Leute verurteilt wurden, waren Verbrechen unter jedem Gesetz in jedem Lande. Um 22.50 Uhr werde ich eiligst zu Görings Zelle gerufen. Vor der Zellentür steht der Posten und ein Offizier. In der Zelle, an Görings Lager, steht der protestantische Pfarrer Gericke. Göring ist auf die Ellbogen gestützt, leicht aufgerichtet und atmet schwer. Ich rufe ihn an. Haben Sie einen Herzanfall? Sein Gesicht wird blau, wie vom Licht einer Höhensonnenlampe überflutet. Er sinkt zurück. Noch ein kurzes Röcheln? Es ist aus. Ich schlage schnell die Decke zurück, um am Herzen zu horchen, da noch ein fadenförmiger Puls zu tasten ist. Unter der linken Hand finde ich einen Briefumschlag. Er enthält einige beschriebene kleine Briefbogen und eine Metallkapsel in Form einer Patronenhülse mit Schraubverschluss. Die Kapsel ist leer. Ich stecke sie wieder in den Briefumschlag und gebe diesen an Pfarrer Gericke. Sie sind Zeuge, Herr Pfarrer, sage ich, dass ich diesen Umschlag mit seinem Inhalt unter der linken Hand Görings gefunden und dass ich nichts davon weggenommen habe. Am Herzen ist nichts zu hören und die Pupillen reagieren nicht. Der Kornealreflex ist erloschen. Doch auch der Selbstmord kann den zweiten Mann im Dritten Reich nicht vor dem Schuldspruch schützen, dem er vor Gericht durch Lüge hat entgehen wollen. Ich möchte es aber noch einmal vor dem Hohen Gericht klar aussprechen. Ich habe niemals an keinem Menschen und zu keinem Zeitpunkt einen Mord befohlen und ebenso wenig sonstige Grausamkeiten angeordnet oder geduldet, wo ich die Macht und das Wissen gehabt hatte, solche zu verhindern. Ich habe niemals. Nürnberg und der Traum vom Weltgericht von Johannan Schelljem. Mit Klaus Barner, Melanie Fouché, Sabine Castius, Walter Renneisen, Philipp Scheppmann, Helmut Wöstmann und Doris Wolters. Ton und Technik Johanna Fegert und Christiane Köhler. Regie Iris Drögekamp. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2006. Redaktion Paul Assal. Ludwig Plücker kehrt nach der Urteilsverkündung in sein geliebtes Bad Wildungen zurück und stirbt 6 Jahre nach dem Prozess an seinen Depressionen. Richard Sonnenfeld kämpft heute in den USA für seinen Traum von einem Weltgericht. Ich persönlich halte das Urteil ja für gerecht, aber ich habe auch ein Bedauern. Denn ich war in Nürnberg und ich habe mir damals gedacht und ich habe gehofft, dass dieser Nürnberger Prozess ein Anfang sei für ein universelles, internationales Recht. Und ich habe mir immer gesagt, dieser Prozess soll nicht ein Prozess der Sieger über die Verlierer sein, sondern soll ein Beispiel sein, ja, für Weltrecht. Und ich glaube, es war ein gutes Beispiel. Und ich hoffe, dass wir ein besseres universelles Weltrecht haben werden.